Lauf vorbei vom Haus, wo du wohnst. Bleib vor der Einfahrt bisschen stehen. Reiß nochmal ein Blatt von der Hecke ab, die dein Vater so gründlich pflegt. Er fand, ich hab dich nicht verdient. Er hat mich gehasst und nicht ihn. Kannst im Nachhinein auch verstehen die Angst, dass du nachkommst nach Berlin. Soll ich klingeln oder nicht? Weiß noch genau, wie's drinnen riecht. Das beschissene Potpourri deiner Mom und ihr billiges Parfüm. Und ich tipp wieder so ne Nachricht an dich, die ich aber gar nicht hab. Schick, denkst du auch so viel oder gar nicht an mich? Wenn ich dich seh, werd ich immer noch nervös. Gehst mir mit 200 durch den Kopf, mein Schädel dröhnt. Und in nem anderen Leben wären wir vielleicht nicht Millionäre, aber so viel, dass es reicht. Wenn ich dich seh, werd ich immer noch nervös. Bisschen Euphorie, doch auch bisschen bittersüß. Und in nem anderen Leben wären wir vielleicht nicht so gescheitert und es gibt nichts zu verzeihen. Von der Bushalte vom Bolzplatz kann man gut dein Fenster sehen. Und ich frag mich, ist es immer noch der Spot, wo du oft mit deinen Mädels hängst? Sie fanden, ich hab dich nicht verdient. Die haben mich gehasst und ich sie. Hab die bei einer Show von mir gesehen. Schon verrückt, wie das Leben spielt. Und ich frag mich, arbeitet dein Bruder noch Nachtschicht? Ist er immer noch auf 180? Über das, was du anziehst auf Partys, wenn du nachts durch Bars ziehst. Ich tipp wieder so ne Nachricht an dich, die ich aber gar nicht hab. Schick, denkst du auch so viel oder gar nicht an mich? Wenn ich dich seh, werd ich immer noch nervös. Gehst mir mit 200 durch den Kopf, mein Schädel dröhnt. Und in nem anderen Leben wären wir vielleicht nicht Millionäre, aber so viel, dass es reicht. Wenn ich dich seh, werd ich immer noch nervös. Bisschen Euphorie, doch auch bisschen bittersüß. Und in nem anderen Leben wären